Der Sturm von Balladen von Karl Spitteler, aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Mir war, als schlichen sie, die alten Kameraden, am Abend aus dem Urwald insgeheim, machten mir Zeichen durch die Palisaden und zischelten: Komm heim! Mit Weib und Kindern trat ich auf die Schwelle. Da, wo ein Baum gewurzelt, da ist seine Stelle. Die Gärtner, die ihn pflanzten, unvergessen, hab selber oft erwogen und ermessen, doch jetzt steht's fest in mir: Ich bleibe hier. Komm heim! Begehrten sie mit zornigem Befehle und rüttelten am Tor die Pfähle. Da griff ein rasender Orkan mein schwaches Blockhaus an. Als wie mit tausend Händen packt er's zugleich an allen Enden, den aufgewühlten Wellen gleich im sturmgepeitschten Meer, schwankte der Boden brüllend hin und her. Ich aber, stumm und schreckensbleich, die Kinder an der Hand, mein Weib an meine Brust gepresst, stand fest. Und als das Ungewitter endlich sich verzog und lagernd um den Herd am trauten Feuer wir grausend die bestandene Gefahr erwogen, das war ein schlimmer Sturm. Nun bin ich euer. Ende von Der Sturm, aufgenommen von Dom Bombadil.